Okey. Guten Bitte Abend. schön. Guten Abend. Ich bin Dr. Yavaş. Ich bin auf dieser Station Assistent der Ästhetik und würde gerne das Aufnahmegespräch führen. Okay. Bitte sagen Sie mir Bescheid und wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie mich an. Okay? Gerne. Okay, erste, ich möchte allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie? Thomas Müller. Herr Müller, wie alt sind Sie? 60 Jahre alt. Entschuldigung, wer bitte? 60 Jahre alt. 60 Jahre alt. Ja. Wie groß sind Sie? 71. 71. Ja. Wie viel wiegen Sie? 90 Kilo. 90 Kilo. Genau. Oh. Okay, Herr Müller, was kann ich für Sie tun? Was Ihre Beschwerde? Ich habe in der letzten Zeit so ein unangenehmes Gefühl im Bauch. Das stört Unangenehm. mich, Gefühl genau im Bauchbereich. Und ich kann es nicht genau beschreiben, wie das ist, aber ich habe so ein manchmal Durchfall, manchmal Verstopfung, manchmal Blähungen und so ganz komisch, ja. Manchmal Durchfall, manchmal Blähungen, manchmal Verstopfung. Genau. Unangenehm Gefühl im Bauch. Ja, genau. Haben Sie Schmerzen? Ja, genau. So, vor allem, wenn ich so Blähungen habe, dann ist es so, dass ich so, mein Bauch ist wie so eine steinhart, so ganz hart. Und dann habe ich so einen spannenden Bauch, also das von innen dann platzt sofort. Und in dem Zeitpunkt natürlich habe ich Schmerzen. Aber wenn ich auf Toilette gehe, dann geht es wieder besser. Entschuldigung, mich. Wo genau haben Sie Schmerzen? Gesamter Bauch. Gesamter Bauch. Und mit Wasser lassen oder Stuhlgang, oder? Nein, wenn ich auf Toilette gehe, dann wenn ich mich entlassen könnte, zum Beispiel den Stuhl habe oder wenn ich durch die Blähungen, wenn ich die Luft entleere, dann geht es mir wieder besser. Das heißt, durch die Blähungen, durch die Luft, was ich drin habe, dann parallel habe ich dann die Probleme. Ich muss einfach diese Luft entleeren. Okay. Wie stark sind die Schmerzen von einer Skala von 1 bis 10? 1 ist sehr leichte Schmerzen und 10 ist sehr starke Schmerzen sind. Ja, genau. Wenn ich denn Schmerzattacke habe, am meisten sind bis zwischen 8 bis 9. Ansonsten dauerhaft Schmerzen habe ich sowieso nicht. Das ist nur einfach, wenn ich denn Probleme habe, wenn ich so mehr starke Blähungen habe. Zum Beispiel Durchfall habe ich keine Schmerzen, auch bei Verstopfung habe ich fast auch keine Schmerzen. Das ist nur selten, ja. Okay, Aber wie ich komme nicht oft? wegen Schmerzen hierher, als ich gesagt. Im Vordergrund liegt es bei mir, dieser unangenehmes, so ein unterschiedliches Gefühl im Bauch, ja. Okay, wo genau der unangenehme Gefühl im Bauch? Wo genau? Ober oder unten oder Mitte, rechte Seite, linke Seite? Das ist manchmal fängt von links strahlt nach rechts aus, manchmal von rechts nach links, manchmal in der Mitte. Das ist auch unterschiedlich. Wann werden die Schmerzen? Ja, genau. So wandert in alle Bereiche. Wann denn der unangenehme Gefühl? Ja, wandern der Bauchschmerzen mit unangenehmes Gefühl. Aber der unangenehmes Gefühl ist nicht nur wegen den Schmerzen, sondern auch wegen die Verstopfung auch natürlich. Wenn ich nach 3, 4 Tagen nicht gehen kann, dann habe ich Probleme natürlich. Also ich habe so ein volles Gefühl im Bauch, auch im Magen denn sozusagen. Und aber so stark Schmerzen habe ich nicht in dem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum. So ein zu mich einnehmen? Was ich, soll ich was gegen Verstopfung einnehmen oder soll ich gegen Durchfall was einnehmen? Das ist ein echtes komisches Gefühl, ja. Können Sie beschreiben, wann genau Durchfall angefangen? Wann am meisten ich Durchfall habe, ich kann ich nicht genau sagen, wann angefangen. Angefangen kann ich nicht genau sozusagen jetzt nennen, aber das kann ich sagen, dass dieser wechselhafte Stuhlgang es seit ungefähr so 2 Monaten. 2 Monaten, okay. Ja, aber Hatten es ist Sie nicht, dass es das mit dem Durchfall angefangen hat oder mit Verstopfung. Ich kann es nicht genau nachvollziehen, wie es war, aber ich habe so ein unterschiedliches jetzt Stuhlgang in dem Zeitraum, seit 2 Monaten ungefähr. ungefähr. Hatten Sie schon mal ähnliche Beschwerden? Was ähnliche Beschwerden meinen Ja, Sie? ähnliche Ja, Beschwerden. so in diesem Maß habe ich nie gehabt. Ja, vielleicht habe ich schon ab und zu so eine Verstopfung gehabt schon. Durchfall nicht, aber Verstopfung schon. Wenn ich jetzt genau überlege, würde ich sagen, dass seit ungefähr mehr als 1 Jahr habe ich so einen Verstopfen. Aber Durchfall war nicht Durchfall kam nie in Frage. Seit 2 Monaten habe ich den Wechselhaftstuhlgang, mal Verstopfung, mal Durchfall und so ist das. Okay. Sind diese Gefühle im Bauch unangenehme Gefühle dauerhaft oder manchmal wieder weg? Sie haben eine gute Frage gestellt. Ja, die sind es, dauerhaft ist das nicht. Ja, ab und zu habe ich so eine Tage, wo ich sage, oh, das ist alles vorbei. Das war schon vielleicht, dass ich was gegessen habe, was ich nicht gut vertragen hatte. Dadurch war die ganze Sache. Und dann kommt wieder. Dauerhaft ist das nicht. Ja, genau, es ist nicht Okay. dauerhaft. Okay. Und gibt es etwas, diese Beschwerde verstärkt, vielleicht nach dem Essen, fettige Essen oder Versteckt ist, okay. verstärkt oder lindert? Welche? Okay, ja, gute Frage auch. Das habe ich nicht genau geachtet, muss ich sagen. Natürlich, wenn ich verstopfen habe, habe ich keine Lust, was zu essen, weil ich volle Gefühle habe, natürlich. Ja. Und wenn ich Durchfall habe, dann muss ich viel trinken. Natürlich habe ich Durstgefühl, ja, dann trinke ich viel. Hochwahrscheinlich durch den Durchfall, kann ich nicht jetzt auch nachvollziehen. Ja, aber so eine Auslöser kann ich nicht jetzt genau beschreiben. Okay. Vielleicht Lageabhängigkeit, Nee, hat, habe ich. Bewegungsabhängigkeit. Ja, wenn ich viel laufe, dann ist besser, weil dann kriege ich meinen Stuhlgang natürlich. Da muss ich viel laufen. Auch, dass ich auch diese Luft entleeren kann, da muss ich auch viel laufen. Aber Lagerung, nee, spielt keine Rolle. Auch wenn ich nach rechts schlafe, nach links liegen oder sitzen oder hinlegen, spielt keine Rolle. Okay, keine Rolle. Und wie ist die Repetit? Haben Sie abgenommen oder zugenommen letzter Zeit? Ja, muss ich zugeben, dass ich in der letzten Zeit abgenommen habe. Abgenommen. Wie viel Kilogramm und seit welchem Zeitraum? Seit ungefähr, ja, jetzt, ich schätze mal, ungefähr, würde ich sagen, seit 3, 4 Monaten, fast 5 Kilo, würde ich sagen. 5 Kilo. Ja. Abgenommen, okay. Haben Sie eine Diät gemacht, oder? Nee, ich brauche keine Diät, ja. Ich bin froh, wenn ich dann regelmäßig essen kann, ja. Also, wie gesagt, durch diese wechselhaft Probleme, ich habe am meisten keinen richtigen Appetit. Daher ist es schwierig, ja. Okay. Sie haben gesagt, manchmal Durst bemerkt. Können Sie beschreiben, wenn Durstfall bekommen, Durst bemerkt, Durstgefühl oder Durstgefühl, ja, so eine gemerkt nicht, so ein Durstgefühl habe ich. Ja, während so ein Durchfallperiode, der Zeitraum, habe ich so eine Durstgefühl, ja, da muss ich viel trinken. Okay, ich Jetzt verstehe. habe ich zum Beispiel auch Durstgefühl, ja, muss ich was trinken jetzt. Und dann, wie sieht es mit dem Stuhlgang aus, wenn Verstopfung oder Durchfall gibt, Farbeveränderung oder Sie gibt meinen, es? ob ich eine Farbveränderung im Stuhl gesehen habe oder bemerkt habe? Das ist Ihre Frage, oder? Ja. Sie können auch so einfach fragen, wie sieht der Stuhl aus? Ja. Haben Sie eine Farbveränderung gemerkt oder gesehen? Ja. Das ist für Sie auch so einfache Frage zu stellen. Ne? Das ist für Sie auch einfacher. Okay. Seine Farbveränderung muss ich zugeben, dass ich gesehen, natürlich gemerkt habe. Ab und zu ist es ein bisschen dunkel. Manchmal habe ich Blut drin. Das ist in der letzten Zeit. Das ist Entschuldige, nicht am. dunkel, Blut Ja, ab und drin. zu habe ich auch Blut, so ein frisches Blut auch, ja. Manchmal Blut drin, manchmal dunkel, ja. Ja, das ist aber seit ungefähr 2 Monaten auch, ja, seit dieser Wechselstuhlgang auch, ja. Letzte 2 Monate, okay. Ja. Und ansonsten, ja, so diese beiden Sachen habe ich gemerkt, ja. Sie haben gesagt, manchmal Sie haben Schmerzen, ne? Mit dieser Beschwerde begleiten Ja, Schmerzen. genau, ja, da habe ich auch Schmerzen ab und zu, habe ich auch, vor allem als ich gesagt jetzt einen Zeitraum von, wenn ich so eine Blähung habe, ja, dann habe ich dann starke Schmerzen. Okay. Und haben Sie erbrochen? Ob ich erbrochen habe, nee. Und Ich habe Übelkeit? auch keine Übelkeit gehabt, nee, nee. Übelkeit habe ich auch nicht. Übelkeit und Mir ist erbrochen? nicht schlecht. Nein, okay. Auch nicht schlecht. Wie ist es mit dem Wasserlassen? Ist alles in Ordnung? Ja, eigentlich muss ich sagen, ja. Wasserlassen ist normal. Jetzt, Herr Müller, wir kommen allgemein Fragen, allgemein Zustand Fragen stellen. Haben Sie Husten, Luftnot? Husten habe ich keine, Luftnot würde ich nicht sagen, aber wenn ich mich belaste, dann habe ich natürlich nicht Luftnot, sondern Druckgefühl auf der Brust, ja. Druckgefühl. Ja, und das ist auch in der letzten Zeit. Aber so ein direkt Luftnot, nee, kann ich nicht genau jetzt erinnern, ja, habe ich nicht gehabt, nee. Okay. Haben Sie Fieber? Ich hatte auch keine Fieber, aktuell habe ich auch keine Fieber. Mindestens habe ich nicht gespürt. Schüttelfrost, Nach Schweißausbruch, ja, in den letzten 2, 3 Wochen schon etwas, aber nicht so dramatisch, die ich als Beschwerden jetzt sozusagen bezeichnen können. okay. Schlafen Sie gut? In der letzten Zeit nicht so ganz. Letzter Zeit gegen diese Beschwerde. Sie kann. Wegen dieser Beschwerden, Okay. ja. Wann waren Sie letztes Mal im Urlaub? Nee, in den letzten 5 Jahren nicht. Ich Okay. war immer hier Okay. im Okay. Land sozusagen. In Ordnung. Okay. Ich würde Ihnen nun gerne einige Fragen zu Ihrer Vorgeschichte stellen. Gibt es chronische oder wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Vielleicht Herzkrankheiten, Schilddrüsenkrankheiten oder Bluthochdruck, Gicht, anders. Nee, ich habe nur Bluthochdruck natürlich. Ich muss das auch so geben. Ich nehme so nur einfach seine Medikamente seit ungefähr 5 Jahren ein. Heißt Amlodipin. Amlodipin. Aha. Genau. 5 Milligramm? Wie viel Milligramm? So ist 2,5 Milligramm. 2,5 Milligramm. Morgens, abends? Ja, Einmal? morgens. Ja, eher morgens. Morgens, okay. Gibt es andere Erkrankungen, Krebs oder Depression oder Asthma vielleicht? Sondern nee, ich leide ja unter keine anderen Erkrankungen. Okay. Der einzige war Bluthochdruck und jetzt dieser Beschwerden, was ich aktuell habe, weiß ich nicht genau, was ich noch habe. Sind Sie operiert worden? Ich bin nicht nie operiert worden, nee. Und haben Sie schon Unfall gehabt? Ich habe auch nie einen Unfall gehabt. Und, Aufenthaltstitel im Krankenhaus? Nein. Okay. Haben Sie Allergien, bestimmte Allergien gegen Pflanzen oder Medikamente oder andere Nahrungsmittel, vielleicht Laktose, Fructose, Glukose, Intoleranz? Okay, meinen Sie allgemein, wenn man die Frage stellt, haben Sie eine bekannte Allergie? Ja, Allergie. Können Sie auch so sagen, ja? Nee, habe ich keinen. Oder Unverträglichkeiten? Nee, habe ich auch nicht. Können Beide. Sie einfach so, zusammen so einfache Frage stellen? Das ist dann praktisch. Müssen Sie nicht zählen, gegen was, haben Sie bekannte Allergien, ja? Das ist auf einzelne. Nehmen Sie, Herr Müller, andere Medikamente ein, bei Bedarf oder regelmäßig Medikamente? Ja, in der letzten Zeit gegen Schmerzen schon. Nehme ich so ein Novalgin Tropfen ein, so da auch nur bei Bedarf. Bei Bedarf. Ja, genau. Ist es helpful? Hilfreich, ja, das ist hilfreich. Hilfreich, okay. Okay, Herr Müller, jetzt willkommen Ihren Familiengeschichte. Gibt es wichtige Erkrankungen mit Ihrem Familienangehörigen, Vater, Mutter, Geschwister, Kinder? Ich habe keine Geschwister. Okay. Meine Eltern sind nicht am Leben mehr, die sind schon verstorben, ungefähr vor 10 Jahren. Die beiden haben so, meine Mutter hat Magenkrebs gehabt und mein Vater, Magenkrebs. genau, ja. Okay. Und mein Vater, der hat Lungenkrebs gehabt. Magenkrebs. Und gestorben, beide. Ja, leider. Okay. Okay. Und sind Sie verheiratet? Nee. Haben Sie Kinder? Nee, habe ich auch gar nicht mehr. Okay, Herr Müller, jetzt willkommen Ihren Gewohnheiten. Rauchen Sie? Ja. Wie viele Zigaretten rauchen? 20 pro Tag. Seit wann Ein Schachtel. ein Schachtel? Seit wann rauchen Sie? Oh, seit ungefähr 20 Jahren. Wie bitte? 20, ja. 20 Jahren, okay. Trinken Sie Alkohol? Ab und zu auch. Wein oder Bier? So Bier. Bitte nehmen Sie nicht übel, das ist eine private Frage, bitte. Nehmen Sie Drogen? Nee, habe ich nie genommen. Okay. Was sind Sie vom Beruf, Herr Müller? Ich bin Rentner jetzt. Ich habe als Gärtner gearbeitet, so ein Fachmann, Gartenfachmann. Gärtner, Fachmann. Okay, ja, Genau. nicht Rentner. Ja. Leben Sie alleine? Ja, ich lebe alleine. Gibt es Stresssituation in Ihrem Leben? Was nochmal bitte? Haben Sie Stresssituation in Ihrem Leben? Stresssituation, ob Ja. ich gestresst bin im Leben. Ja. Nee, gestresst bin ich, ja, jedes gestresst. Sie sind auch gestresst, Können Sie beschreiben, was ist Ihr Stress? das Leben ist an für sich Selbststress, oder? Leben zu leben, das Wert ist Stress, ja? ist Interesse. Jeden Tag, morgen aufstehen und eingehen und Haushalt machen, das sind alles Stress, oder? Ja, aber Sind stressig sozusagen. Leben ist gut. Ja, das ist, man freut sich trotzdem. Wenn man Ja, keine Probleme und Beschwerden hat, wenn man gesund ist, das ist das Wichtigste, ja. Aber jetzt bin ich nicht gesund, muss ich gucken, was ich jetzt genau habe. Okay, Herr Müller, wir sind fertig, aber gibt es andere wichtigste Informationen, was Sie möchten sagen oder hinzufügen? Ob ich noch hinzufügen sollen oder müssen, ich glaube nicht. Ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen sollten, ja. Ich glaube, wenn Sie noch Fragen haben, bin ich bereit, das zu beantworten. Alles okay für mich. Jetzt wir erste Blutverdünstbars abnehmen und nach Was nochmal? Ich habe es nicht genau verstanden. Blutverdünstbars abnehmen. Das heißt, Sie Wir machen so eine werden Blutuntersuchung durchführen. Blutuntersuchung und nachdem wir körperliche Untersuchung, was ist, ich abhören Ihre Bau, ich abtasten Ihre Bau und natürlich Röntgen Aufnahme. Aufnahme und Von Ultraschall wo? Von und Bauch, meinen Sie? Bau. Okay. Und Ultraschall für Ihre Bau. Und alle Befunde vorliegen. Ich komme zu Ihnen und wir sprechen Ihre Station. Okay, das meint, mir ist erwartet jetzt so eine Blutuntersuchung. Sie werden auch einen Ultraschall machen oder veranlassen. Ja. Oder Sie werden auch eine Röntgen veranlassen. Sie können auch so sagen, wir werden eine Röntgen veranlassen Ja. von der Bauch. Und dann, wir werden die gesamte Befund zusammenbringen. Und mit Ihrem klinischen Zustand werden wir dann eine Entscheidung treffen, was Sie genau haben. Ja. Das wollen Sie jetzt genau sagen. Okay, habe Ja. ich verstanden. Okay, dann dafür bin ich hier. Dann warte ich auf Ihre Entscheidung. Okay. Bitte warten Sie. Krankenschwester ist gekommen. Der Pfleger oder die Pflegerin kommt jetzt gerade. Nehmen Sie Platz Ja. oder sitzen Sie hin oder legen Sie sich hin, können Sie auch sagen, das wünscht. Okay, Pflegerin. Nein. Okay, danke schön. Danke schön, Herr Müller. Okay, bitte schön. Okay, Herr Professor, sind Sie da? Hallo, Herr Kollege, wir sind Kollegen zusammen. Jetzt gehen wir los. Okay. Guten Tag. Heute haben wir eine neue Patientin in unserer Station aufgenommen. Herr Müller ist eine 60-jährige Patient, der sich wegen seit 2 Monaten bestehender unangenehmen Gefühl im Unangenehm, Bauch, unangenehm. unangenehmen Gefühl im Bauch, manchmal mit Schmerzen und Durchfall, Blähungen, Verstopfung, Diarrhoea, Sie können es auch so sagen, mit unangenehmes Gefühl im Bauch und Wechselstuhlgang. Mal Durchfall, mal Verstopfung. ja, manchmal Durchfall, manchmal Diarrhea, manchmal Konstipation. Obstipation, ja. Obstipation. Und er habe, ich denke, Blähungen, lateinische. Was nochmal? Belehungen, Belehungen einfach. Sie können so Belehungen sagen. Oh, okay. Der hat Belehungen. Ja, Er müssen Sie nicht habe leider. Blähungen, wenn er gehe Toilette, manchmal Durchfall, manchmal Obstipation habe. Und ihre unangenehm Gefühl und drückende Gefühl und manchmal Sollen wir mit Schmerz. dem Korrektor zusammengehen? Sie wiederholen den gleichen Satz immer. Sie haben schon erwähnt, dass er, der stellt sich mit unangenehmes Bauchgefühl Ja. und zudem wechselt Stuhlgang, mal Durchfall, mal Verstopfung. Und Ja. nebenbei können Sie sagen, der hat auch Blähungen. Methodismus, oder? Ja, Methodismus. mit Rhesusmus, sondern er freut sich, wenn er Okay. auf Toilette geht, dass er sich entlüften. Dann der Satz beenden, weil wenn Sie wiederholen die gleiche, dann kommen Sie nicht weiter. Okay. Ja? Diese Beschwerde hat 2 Monate angefangen und diese unangenehme Gefühl im Bauch, manchmal linke Seite, manchmal rechte Seite. Ja, wann denn der Ungefühl? Wann denn? Der hat seit 2 Monaten unangenehmes Gefühl im Bauch Mhm. und die Schmerzen sind wandern oder wechselhaft, mal rechts, mal links, mal in die Mitte. Können Sie auch so sagen. Ja, alle ganze Bauch. Ja, Und manchmal ist aber auch, genau. seit 1 Jahr er habe Verstopfung, aber letzte 2 Monate wechseln. Ab und zu manchmal Verstopfung, Obstipation, manchmal Diarrhoe. Und es gibt keine Auslöser. Und der Patient berichtete, letzte 3 oder 4 Monate 5 Kilogramm abgenommen. Ja, okay. Oder Sie Ja. können auch sagen, der Patient hat in den letzten 4 Monaten 5 Kilo abgenommen. Müssen Sie nicht sagen, der Patient berichtet darüber oder Patient. Der Patient hat in den letzten 4 Monaten 5 Kilo abgenommen. Punkt. Okay. Schluss. Versuchen Sie, so einfach Satz und klares Satz zu bauen. Kompliziert Satz bringt nichts. Okay. Und Ihre Stuhl Farbe ist manchmal dunkel, manchmal blutgrün. Er berichtete keine Emesis, Nausea, Fieber, Atemnot und Er ja. berichtete keine, sagt man am meisten nicht. Er sagt man, er verneint Verneint. viel, oder Sie können auch sagen, Fieber, Übelkeit, Erbrechen wurde verneint. Wurde So verneint. einfach. Ja, da. Wenn Sie die ganze Beschwerden als einen Satz sozusagen bauen, am Ende wurde verneint sagen, dann ist es erledigt, ja? Für Sie Okay. auch in der Prüfung, dann können Sie sich konzentrieren, dann geht es schnell. Ja. Als Vorerkrankungen nannte die Patient arterielle Hypertonie und Okay. er nehme Amlodipin 2,5 Milligramm einmal morgens ein. Genau. Und bei Bedarf gegen Schmerzen Novalgin Genau. Tropfen einnehmen und es ist hilfreich. Er habe keine Allergie und Unverträglichkeiten. Und in der Familie Anamnese. Anamnese, Mutter habe Magenkrebs und gestorben sei und Vater habe oder litt, Vater litt Ja, sei und denn, oder Mutter sei an Magenkrebs verstorben oder Vater sei an, okay. weil ihr berichtet einfach, ihr berichten einfach, was sie gehört haben. Ob das stimmt oder nicht, das können sie nicht bestätigen. Ja? Mutter sei Magenkrebs und An gestorben sei, Magenkrebs, ja. gestorben und Vater sei Lungenkrebs und gestorben. Keine Geschwister und Kinder habe er. Und Raher und ein Schatzel seit 20 Jahren und selten Alkohol trinke. Keine Drogen. Şöyle bir şey düzeltebilirim abi. Siz genelde fiilleri olabildiği kadar sonunda kullanıyorsunuz. Onu yapmayın. Okay. Yani das ist eine große Fehler, ja. Versuchen Sie, jeden Satz neu zu bauen und mit jedem Satz die Probleme auch zu beschreiben. Er trinkt keinen Alkohol, er raucht 20 Zigarette pro Tag oder eine Schachtel pro Tag. So einfach, weil andersrum ist es eher mehr kompliziert. Da können Sie sich nicht mehr konzentrieren. Ja, weil Sie, wenn Sie am Ende immer habe, hatte sagen, dann ist es richtig. Für mich ist es kompliziert. Ich weiß nicht nur, was wie für Sie das klingt, aber ich würde es anders hören, als was Sie jetzt bauen, sozusagen. Ja? Das ist ja einfacher und auch nicht komplizierter. Okay. Okay. Nur nicht so eine, als Kritik annehmen, sondern auch, es ist nur einfach als Wir sind hier für Freund. Kritik, wir nicht lernen. Nein, nein, es ist nicht Kritik, nur einfach so eine Korrektur Barışta sozusagen. derler, savaşta kaybetmez. Ja. Okay. Und Erzai Rentner vorher Gardner Fachmann vom Beruf und Ja. erlebe aleyna in habe viele Stress. Çok güzel, aber das ist toll. Ja, so ist es. So einfach. Sag, sag, sag, sag. Ja. Ja. Okay. Was haben Sie vor? Was denken Sie, was er hat und was würden Sie jetzt machen? Was ist Ihre Verdachtdiagnose und was ist Ihre Differentialdiagnose und wie würden Sie umgehen? Aufgrund der amnestischen Angaben gehe ich von einer Verdachtsdiagnose auf Morbus Crohn Ist aus. nicht falsch, ja, kann man denken. Als Differentialdiagnosen kommen ulcerativ Colitis Ja. und Gastrointestinal. Als Differentialdiagnose kommt ulcerativ Colitis in Betracht. Das ist meine Denken. Ja. Ja, was kann man noch? Ist nicht falsch. Das ist richtig. Ja, vielleicht ja. Aber Kolonkarzinom, vielleicht ja. ja, Kolonkarzinom. warum nicht Kolonkarzinom als chronische Darmentzündung? Wenn ich höre Kolonkarzinom, das ist Verdachtsdiagnose ist Kolonkarzinom, ich denke. Genau, Ja. okay. Und Differentialdiagnose ist die anderen, ja? Ja, Differentialdiagnose ist anders, vielleicht. Genau, die anderen, die Sie genannt haben, ja, das ist nicht falsch. Einer hat ein Pankreatitis geschrieben, hier wird das nie in Frage kommen. Das ist eher, wenn überhaupt, denn der letzte Verdacht der Differentialdiagnose. Cholecystitis, Cholecystelitiasis, Ulcus ventriculi, in Betracht würde ich das auch nicht, auch in diesem Fall, annehmen, weil es wiederum, das ist jetzt mal eine nicht persistentes Problem im Sinne von, die eine chronische Pankreatitis beschreiben kann oder eine chronische Cholezystitis oder was haben Sie noch geschrieben? Muss ich gucken? Ventriculi oder Ulcus ventriculi. Weil, weshalb? Weil der klagt über eine Verstopfung, die seit 4 Monaten vorhanden ist. Zudem hat frisches Blut im Stuhl. Ja, viel Da Spaß. muss, das ist schon ein anderes, eher chronische Darmentzündung würde ich eher in Kauf nehmen als eine Cholezystitis oder Pankreatitis. Das heißt, wir bleiben jetzt mit dem Darm, chronische Darmprobleme, ja. Wir gehen nicht nach oben, wir bleiben erstmal unten. Und wenn wir unten Bereich ausgeschlossen haben, dann kann man über den anderen Teil als Nebendiagnose oder als Differentialdiagnose überlegen. Okay, was machen Sie denn als Untersuchung hier? Was wenn Sie sagen, ja, zugrunde, ich nehme jetzt mal eine Darmprobleme. Was würden Sie jetzt machen? Erste Bauchultrasonografie, Abdominalultraschall. Abdominalultraschall und Genau. Abdominalultraschall Was würden Sie, warum machen Sie einen Abdominalultraschall in diesem Fall? und vielleicht wir gucken Koledok und Pankreas, Ductus Ist Koledokus, nicht schlimm, Pankreas. ja, okay. Es ist Ja. schwierig, wenn Sie Belegung haben mit der Luft, Sie werden das nicht darstellen. Sie werden es nicht schaffen, darzustellen auch. Okay. Ich glaube, in der Gruppe haben wir auch Radiologen bestimmt, ja. Ja. In Deutschland Internisten machen und Chirurgen machen ihre Ultraschall selbst. Sie schicken nie zu Radiologen. Und daher, meines Erfahrung ist so, dass mit den Blähungen, mit viel Luft im Bauch, man wird das der Bauchspeicheldrüse, sondern auch den Schilddrüsenduktus ist schwierig darzustellen. Nicht Okay. Schilddrüsenduktus, Pankreas, Schilddrüsenduktus kann man schon, ja. Das sieht man, wenn das Stauung da ist, sieht man das schon. Aber Pankreas ist manchmal schwierig. Okay, ja, was ist noch? Warum machen Sie Ultraschall? Und Aber nach hier geht zum Darm, ja. Sie haben eine Verdachtdiagnose. Warum? Dann gucken Sie auf den Pankreas erstmal, ja. Natürlich können Sie gerne gucken. Sie machen von oben nach unten. Aber Ihr Hauptziel, was wird das jetzt hier sein? okay. Und entschuldige mich, fragen Sie etwas mich? Warum machen Sie den Ultraschall als erstes? Aufschließen, vielleicht Pankreatitis oder Verschluss dann Choledoc, Ductus Choledocus oder Ja, Sie bleiben noch oben. Entschuldigung, Sie bleiben noch mit dem oberen Teil. Wir vermuten auf deine Darm. Krebs oder chronische Darmprobleme. Ja? Sie machen Ultraschall hier, um eine Freiflüssigkeit im Bauch auszuschließen. Eins. Zweitens würde ich dann gucken, wie die Darmschlinge aussieht. Sind sie erweitert? Ist die Darmwand verdickt? Ja, das kann man mit Ultraschall genau sehen. Ja? Weil Sie würden jetzt eine chronische Darmentzündung oder einen Darmtumor mit darstellen, ist schwierig, aber soweit es geht. Das ist gar keine Ausschlussuntersuchung. Das ist nur eine Voruntersuchung, was Sie vorhanden haben. Ansonsten, wenn Sie nicht mit dem Ultraschall eine Akutpankreatitis oder auch eine Darmperforation sofort oder Darmkrebs ausschließen oder diagnostizieren. Aber das ist halt das Ziel. Freie Flüssigkeit, freie Luft, mindestens im Bauch, mindestens teilweise können Sie sehen oder eher so eine Darmverdickung. Lymphknotenvergrößerung, das würden Sie das erstmal gesamtes, jede Erkrankung dieser Sache würden Sie darstellen. Dann noch dazu, Sie können den Bauchspeicheldrüse, genau wie Sie gesagt haben, darstellen, Sie können den Schilddrüsenduktus darstellen, Sie können die Gallenblase darstellen, Sie können die Nieren darstellen, ja, den Harnblase, auch die Prostata und alles und weiter, weiter, ja. Alles können wir Okay, aber gucken. muss man sich auf den Probleme konzentrieren, ansonsten, Sie können nicht jetzt alles in der Notaufnahme machen. Sie wollen sich auf den Probleme konzentrieren, okay? Okay, und nachdem wir abdominal MR, ich Ja, bevor denke. Sie zur Spiegel, Radiologie gehen, Kolonspiegelung, Darmspiegelung. Sie machen eine Blutuntersuchung erstmal, das ist schon mal wichtig. Blutuntersuchung, okay. Ja, der erste ist in der Notaufnahme nicht vergessen. Erstmal Blutuntersuchung nach Reihe. Körperuntersuchung, Blutuntersuchung und dann gehen Sie zum Ultraschall und dann gehen Sie zu anderer Maßnahme, die Sie nicht in der Notaufnahme machen können. Ja? Okay. Weil Sie haben so ein paar Sachen, die Sie in der Notaufnahme schaffen sollen und da gibt es Sachen, die Sie nicht mehr in der Notaufnahme schaffen können oder machen können, dann müssen Sie sich das wohin anders verlegen. Aber bevor Sie das nicht gemacht haben, dann können Sie nicht zum Radiologie schicken, weil die Radiologen fragen, haben Sie den Nierenwerter? Okay, Sie haben den Patienten zum MRT geschickt oder das CT. Wir werden jetzt ein Kontrastmittel geben. Haben Sie den Kreatininwerter? Sagen Sie nee. Dann haben Sie Probleme. Erste unter körperliche Unterschied. Genau, genau, Palpitiere Bau. genau. Wir abhören mit Stethoskop Bau. Bau für Das Bauch, Bauchnabel. genau. Wir perkussiere vielleicht Leber oder andere Organe im Bau, Milz oder vielleicht. Aber wiederum, wenn Sie den Körper untersuchen, machen Sie, fangen mit dem Bauch an, Sie gucken sich an den problematischen Stelle, wo dann jetzt Patient klagt über Bauchschmerzen, dann gucken Sie, wie der Bauch aussieht, ist geschwollen, sehen Sie eine Rotung, sehen Sie eine drückende Schmerzen, eine Stelle, oder Sie gucken auf den natürlich auf die Organe, ist vergrößert oder nicht. Einfach grob können Sie auch schnell beschreiben, ja. Den Darmbereich müssen Sie abtasten, hat eine Blinddarmprobleme auch noch dazu. Trotzdem muss man tasten, das ist nicht schlimm. Ja? ob sie eine Herde auch abtasten können, zum Beispiel wenn man auch manchmal hat, man Herde auch, die man Lymphknotenmetastase, die man bei Peritonealkarzinose, kann man sogar manchmal auch das abtasten, ja, wenn man tastet, sieht man das, ja, wenn das vorgeschritten ist. So diese Sache, ja, richtig. Und dann machen Sie eine Blutuntersuchung. Was machen Sie, was achten Sie bei Blutuntersuchung? Und ich weiß nicht, aber ich denke, Tumormarker vielleicht. Ja, erstmal in diesem Fall bei jeder Ja, Erkrankung. Der Hämoglobin, erste ist es, genau. reduce Hämoglobin. In Colon Ja, Sie Carcinoma, gucken auf dem Blutbild einfach. Sagen Sie, ich schau mal das Blutbild. Blutbild, Ja. wie stark Blutarmut vorliegt, ja, wie stark, Ja. wie niedrig der HB ist, ja. Und damit würde ich auch den Leukozyten auch sehen, auch den Neutrophilen auch sehen und Thrombozyten auch sehen, ja. Wegen den Blutungen, Thrombozytenzahl ist auch wichtig, ja. Weil der hat eine Blutung und dann müssen Sie den Thrombozytenzahl auch haben. Sie haben es gesehen, der hat ein HB von 10, Thrombozyten ist 150.000. Dann hat er keine Probleme durch die Blutung durch Thrombozytopenie, sondern auch, dann machen Sie weiter. Sie würden sagen, ich würde Leberwerte mal schauen, die Nierenwerte und noch Gerinnungs, ja. Sie brauchen noch Gerinnungs dazu. Wissen Sie, was Gerinnungs ist? Gerinnungs, Inere und APTT, was man Standard halt macht, ja, ein Quick-Wert, ja. Die braucht man unbedingt bei sowas, wenn jemand bei Verdacht einer Blutung in der Notaufnahme sich vorstellt, dann müssen Sie den Blutbild und Gerinnungs unbedingt haben mit dem Leberwerte, ja. Dann haben Sie es auch gemacht, richtig. Und dann Tumor Marker können Sie machen. Ist nicht verkehrt, aber können Sie es machen. Dann machen Sie nur, dann man fragt, was würden Sie machen? CA. Der ist so eine Einzel, die man bei Kolonkarzinom Verdacht macht. Ja, CA-CA19-9. Dann mehr brauchen Sie nicht. Und dann springen Sie auf Ultraschall, dann machen Sie Ultraschall. Und danach, wenn Sie Und das auch danach gemacht haben, Kolonspiegelung und MR, dann Abdomen-MR. ja, das ist nicht Röntgen weit ist nicht, verkehrt. ist nicht. Ja, Sie machen eine Darmspiegelung, ja. Darmspiegelung. Kolon, können Sie sagen, Kolon, aber eher in Deutschland sagt man Darmspiegelung. Darmspiegelung. Vielleicht Genau. heißt der Darmspiegelung und nach Ja, dem. das ist nicht verkehrt. Sie können auch einen Darm, wenn Sie kein akutes Ereignis haben im Sinne von nicht Verschlussverdacht, ja, Ileusverdacht, dann brauchen Sie nicht unbedingt eine MRT. Sowieso ist es schwierig, wenn überhaupt, dann brauchen Sie eine CT. Aber wenn Sie Verschlussverdacht haben, dann müssen Sie eine CT machen, sofort. Ja? Keine MRT. MRT, dann macht man nicht in diesem Fall. Macht man CT sofort. Ja? Dann, aber wenn das jetzt nicht vorliegt, dann machen Sie genau dann eine Darmspiegelung. Sagen Sie, ich nehme Sie auf und machen wir morgen eine Darmspiegelung. Ja? Das ist nicht verkehrt zu gucken, wo das ist. Ob das überhaupt ein Darmkrebs ist oder doch, wie Sie gesagt haben, Differentialdiagnose einer chronischen Darmentzündung. Ulcerative Colitis oder Crohn, ja. Das könnte auch sein. Und dann in Darmspiegelung, wir können Biopsie machen, vielleicht. Genau, das können Sie entsprechend, würden Sie auch machen, ja. Und wenn Sie dort, wenn das haben Sie gemacht und Sie haben gesehen, dass in das Colon dort eine Darmverdickung zu sehen mit einer unruhiges Gewebe. Sie haben dann biopsiert, Sie haben es in die Pathologie geschickt. Und was machen Sie inzwischen? Zwischen Weil den Pathologiebefund kommt in 3 bis 5 Tagen, kommt nicht sofort. Konsilabteilung mit Chirurgie, Ja, genau, Gastroenterologie aber Sie sind Internisten, Sie sind in Notaufnahme, nicht nur auf Station und tätig und Sie machen dann inzwischen ein CT, ja. Einmal CT, ja, Sie müssen das genau, auch wenn das akut ist, auch chronisches, machen Sie ein CT, ja. MRT kriegt man nicht sofort in Krankenhäusern, ist schwierig, nicht verkehrt zu machen, es ist gut, aber bei akutes Ereignis ist CT ist das Bestes. Und CT haben Sie gemacht und haben es gesehen, ein rechtes Colon ascendens Tumor, denn Stadium, wenn wir nicht jetzt reden, und ich glaube, das hier reicht es aus. Und nur mein Vorschlag, versuchen Sie sich auf den Problem zu konzentrieren, genau wie Piskate, wie Sie sind. Und sie versuchen nicht, wohin anders zu springen, ansonsten kommen sie durcheinander. Ja? Zum Beispiel, den Obstipation haben sie erwähnt, dann springen sie, seit wann ist diese Obstipation? Ja. Und der Auslöser. Und dann Schmerzen. Seit wann ist das Schmerzen und der Auslöser? Und auch die Maßnahme, was er dagegen hat. Ja? Wenn sie die Probleme immer bis zum Ende bringen und dann auf andere Probleme springen, das ist einfacher. Okay? Okay. Alles klar. Dann, ich glaube, müssen wir nicht jetzt über den die Diagnose unbedingt reden, aber wir haben es genug besprochen. Warum soll ich bis so?